Ich sehe ihn, Liebe. Fühlst du mein Herz schlagen, Geliebte? Ich fühle es, Geliebte. Wo du hingehst, will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich sein. Und gibt es kein Schriftstück vom Standesamt? Dein Brautkleid stand, und gibt's keine Myrte im Haar. Der Teller, von welchem du issest dein Brot, schau ihn nicht lang. Wirf ihn fort. Die Liebe dauert, oder dort nicht. An dem oder jenem einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich einst grad so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer, und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hatte, und wenn er nett war, und sein Kragen war auch werktags rein, und wenn er wusste, was ich bei einer Dame schickt, dann sagte ich ihm nein. Da behält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Boot am Ufer festgemacht, aber weiter kann nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen. Ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte doch viel geschehen. Ach, da gibt's überhaupt nur Nein. Der Erste, der kam, war ein Mann aus Kent, der war, wie ein Mann sein soll. Der Zweite hatte drei Schiffe im Hafen und der Dritte war nach mir toll. Und als sie Geld hatten und als sie nett waren und ihr Kragen war auch werktags rein und als sie wussten, was ich bei einer Dame schickt, da sag ich ihnen nein. Da behielt ich meinen Kopf oben und ich blieb ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher war das Boot am Ufer festgemacht, aber weiter konnte nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen. Ja, da musste ich kalt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen. rein. Jedoch eines Tags, und der Tag war blau, kam einer, der mich nicht bat. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer, und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte, und als er nicht nett war, und sein Kragen war auch am Sonntag nicht rein, und als er nicht wusste, was sich bei einer Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht nein. Da behielt ich meinen Kopf nicht oben, und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht, ach, es ward das Boot am Ufer losgemacht, und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da muss man sich doch einfach hinlegen. Ja, da kann man doch nicht kalt und herzlos sein. Ach, da muss was ich möchte, ist es viel. Einmal in dem tristen Leben einem Mann mich hinzugeben, ist das ein zu hohes Ziel? Ist das ein zu hohes Ziel? Das Recht des Menschen ist's auf dieser Erden, da er doch nur kurz lebt, glücklich zu sein, teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein. Dies ist des Menschen nacktes Recht auf Erden. Doch leider hat man bisher nie vernommen, dass etwas recht war, und dann war's auch so. Wir hätten nicht gern einmal recht bekommen, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wie wär ich zu dir gut? Oh, es möchte ich dir geben. Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Doch leider sind auf diesem Sterne eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wir möchten nicht in Fried und Eintracht leben, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Und der Himmel, leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Natürlich habe ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wer wollte auf Erde nicht ein Paradies, doch die Verhältnisse gestatten sie. Halt für zwei das Fleisch nicht lang, mit Gürtel eben in dankbar sein, wer wollt es nicht? Und doch dein Kind, das an dir hangt, wenn dir das altes Brot nicht langt, dann isst dir eben ins Gesicht. Und dankbar sein, wer wollt es nicht? Ja, das ist eben schade, das ist das Risiko. Die Welt ist arm. Wir wären gut, anstatt zu ruhen.